minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Herzlich willkommen zu Radio A. Heute haben wir den 14. Juni. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine Wiederholungssendung. Wie immer. Heute haben wir auch wieder ein paar spannende Themen für euch. Und zum einen haben wir ein Interview mit dem Sören Kohlhuber. Auch ein zweites Interview mit einem Hausbesetzer aus Den Haag oder der Nähe von Den Haag. Dann haben wir eine lustige Rubrik, die wir auch schon länger bedienen, Scheiße des Monats. Und da werden wir uns ein bisschen lustig machen über den Attila Hildmann. Dem, war der jetzt vegan? Nee, der ist nicht mehr vegan. Nee. Ja, ich glaube, der ist schon noch vegan. Nee, halt nicht. Nicht? Der ist vor kurzem rausgekommen, dass er gesagt hat, dass er schon gerne Steak isst. Und dass er jetzt monatelang heimlich Steaks gegessen hat. Egal, es wird witzig. Außerdem wollen wir noch etwas vom, was wir in die letzte Sendung leider nicht reinbringen konnten, zum Widerstand 2020 machen. Da müssen wir dementsprechend dazu sagen, manches ist vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber im Großen und Ganzen sollte das noch passen. Genau, und wenn wir dann noch Zeit haben, kommt vielleicht noch ein Beitrag von Freunden von uns und den könnt ihr dann auch noch hören. Wir haben natürlich auch noch Musik dabei. Auch? Auch Musik. Wäre gar keine Redesendung mehr. Ja, viel Spaß. Now this is time for put your mind on your soul. Yo, half the story has never been told. Ladies, you got to demand what you want and what we want is respect, right? Yo, this sit up on the track, I know so we have to deal with it, right? Freedom every time for the sisters. Check this. Watch this. Now here we go now. Listen, if I'm poom poom rule, I be the ruler like Slick Rick. Hit with this quick-witted Adidas wearing chick. Papa got a brand new bag. Mama got a brand new Jag or go tag. I ain't no old hag. Nah, I represent not only in the kitchen, in the bedroom, but also in the boardroom. So give me more room. Deny my opportunity. You in jeopardy. Yo, yo, set me free. Don't hinder me. Let me be. I'm fighting for freedom. I got the heat in case you need them. A straight soldier. Ain't nobody told ya. Hold up on them lies. I know your games and your plans. Do whatever you can to oppress the man. But when it's time to drop the bar, bring the funk in the song. You say you never met a sister so strong. You're wrong now. How can we be free? It takes you and it takes me to blend together in harmony and peace and love and all of the above. Sisters coming together representing one love. No disrespect, but we gotta get it together. No matter what's the weather, sisters gotta stick together. And sisters be strong, don't let them steer you wrong. Hold on, cause sisters got it going on. Spray your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And half that story has never Whoever been told. Whoever said these are the things that you can do and the things you ain't supposed to. So where my brother when I think I'm getting closer? That's when I tend to think of Rosa. I once had took a seat to make a stand, but now I'm standing with the MO's demands. And they never thought in planning that a wish for us to sit would be a dose. This fucking roller coaster. Whether tradition or religion, why you question my decision? Why you spend up all your time trying to get into my mind? Why everybody and they mama got to add to all my drama? Mad drama, hell if I'ma keep my dominating feministic hell creating crazy, sexy, cool black ass in the palms of your player hater stance. My only chance of being free is to fly within me, and it's illegal to kill a fucking eagle. A bird is never more important than my people. I guess we didn't need him, so I took away his freedom. Because free your mind and your soul. Don't make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And after that story spiritual awareness leads me to believe that your doubt in the sisters could come with the peace. We've been together since Jah created border. The African border celebration is in order. Pop the cork and give champagne to the stork that brought the light to my mama in New York. African, I come again and again. You kick me down, I get back up. I'm coming back in multiples of 10. You know where I come from. Sprung from the belly of the beast, used to speak African tongue. So I showed her, next one bolder. Sprung the devil over my shoulder. I'm getting over, cause I'm bolder than the next. I'm enlightening, cause I speak the real truth from the text. Who's next to flex with this S-I-S-T-E-R? The sun, the moon, the crescent, the star. Wanna see how open you are. Free your mind and your soul. Now make no guys come take control. Because you're young and you play the role. But right, I know you are gonna make them know. Come and take a walk with me, closer walk with thee, see what only I can see. Nobody knows the trouble I've seen, so it's back to the womb of everlasting life and truth. Let the heaven of a sister embrace you and praise the mother gods. Come into the light, let it shine. Blackness is fire, the blackness of your skin, the blackness of your mind. I am who I am, and that's who I be. And I don't give a damn if your eyes can't see. If you can't see what I can see, that you're blind, baby. I'm a woman who's black, so back up, cause it's on. I'ma tell you strong what's wrong with the world that we're living on. It ain't who you know, it ain't what you drive. It's about how you feel about yourself on the inside. When your self-esteem is low and they call you a hoe, then you think you's a hoe. But that ain't what the Lord God made you to be. I need you to see you're black and you're free. Bring your mind and your soul. Don't make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And out that story has never been told. Bring your mind and your soul. Don't make no guys come take control. Because you're young and you play the role. And out that story has never been told. Bring your mind and your soul. Don't make no guys come take control. In eigener Sache. Genau. Untertitel: Die Gedankenwelt eines Praktikanten, Folge 1. George Floyd und Donald Trump. Ja, ich denke, auch wir müssen ein paar Worte zu dem verlieren, was jetzt seit dem 25. Mai alles passiert ist. Ich denke, die meisten haben es mitbekommen. Am 25. Mai wurde George Floyd, ein Afroamerikaner, bei einem Polizeieinsatz ermordet. Anders kann man es nicht sagen. 8 Minuten kniete ein Polizist auf den Mr. Floyd und dieser ist daran erstickt. Das haben mehrere Autopsieberichte, trotz gegenläufiger Autopsieberichte, dann ergeben. Ja, ist genug durch die Medien gegangen, genauso wie die anschließenden Proteste unter dem Stichwort Black Lives Matter oder auch I Can't Breathe, die daraufhin in den USA entfacht sind und die immer noch andauern. So, da findet man genug zur Tagesschau. Wenn man genaueres drüber wissen will, worüber ich jetzt kurz vielleicht monologisieren möchte, ist eher so, ja, was für eine Bedeutung kann das Ganze jetzt haben? Also zum einen, ja, was bedeutet das Aufkommen des Thema Rassismus in den USA? Was bedeutet es vielleicht auch in Deutschland? Aber auch, wie ist die Reaktion und das Verhalten von Donald Trump in dieser Situation zu erklären oder sich vielleicht, ja, eine Vorstellung zu kriegen, warum er dies tut, weil es ist ja jetzt nicht gerade versöhnlich und irgendwie versuchen, diese Situation zu schlichten, was der Herr Trump tut, sondern das komplette Gegenteil. Und ja, da denke ich, habe ich mir Gedanken gemacht, das ist jetzt auch nochmal explizit einfach nur eine Meinung. Ja, wo fangen wir da an? Wir fangen erstmal daran an, warum sind die Ausschreitungen derartig eskaliert? Ich denke, wir haben in der Geschichte der USA viele derartige Reaktionen erlebt. sei es in den 60er Jahren nach dem Tod eines Schwarzen in Chicago, wo es in Chicago gebrannt hat, oder auch die Watts-Aufstände von 69, wo tagelang der südliche Teil von Los Angeles gebrannt hat. Das Ganze hat sich in den 90ern mit dem Rodney King-Prozess nochmal wiederholt und ja auch 2014 bei einem recht ähnlichen Fall, wo ja dann der Hashtag I Can't Breathe aufkam, gab es auch schon massenweise Proteste, Ausschreitungen. Es ist vielleicht jetzt zu sagen, dass die Ausschreitungen in der Heftigkeit und Vehemenz dieses Mal vielleicht noch etwas stärker sind. Es ist aber nichts grundsätzlich Neues. Es offenbart aber auch dementsprechend ein gewisses Problem mit dem Rassismus in den USA insgesamt. Nach der Befreiung der Sklaverei und der zumindest offiziellen Beendigung der Apartheid bzw. der Segregation in den 60er Jahren, gab es, glaube ich, keine wirkliche Aufarbeitung. Und es gab immer noch eine Gärung der White Power in den USA, die sich jetzt in den letzten 4 Jahren mit der Machtübernahme eines gewissen Präsidenten natürlich jetzt wieder aufkommen konnte, hat sich das verschärft. Allerdings brodelt das Problem der Rassenfrage, glaube ich, seit jeher in den USA und wurde nie wirklich bewältigt, weil einfach auch Menschen, die Privilegien besitzen, weil sie eine weiße Hautfarbe besitzen, diese auch ungern loswerden wollte. Das kann wir natürlich sagen, ja, das ist halt blöd von den USA, allerdings ist dieses Problem global zu betrachten. Global ist immer noch eine weiße Vorherrschaft zu nehmen, das ist Fakt, sage ich jetzt. Und auch in Deutschland werden uns sicher die meisten Schwarzen, die hier leben, bestätigen, dass sie erstaunlich häufig von der Polizei nach einem Ausweis gefragt werden. Racial Profiling ist verboten, aber immer noch gängige Praxis, auch hier in Deutschland. Dementsprechend, und da kommen wir jetzt zu der Verbindung, geht uns auch diese Black Lives Matter Bewegung hier in Deutschland an und dementsprechend haben auch die Proteste, wie zum Beispiel vergangenen Sonntag in Berlin, die massive Kritik eingeerntet haben von wegen Corona-Maßnahmen, haben eine Berechtigung, weil auch wir haben unseren Rassismus nie überwunden. Wir haben nie unsere kolonialen Verbrechen in Angola etc. haben wir reflektiert. Im Gegenteil, und den meisten Menschen ist nicht mal bewusst, dass wir mal Kolonialmacht waren und dass auch wir an einem Genozid in Angola beteiligt waren. Das Ganze ist nicht überwunden worden und es ist immer noch, es gärt immer noch unter der Oberfläche. Hautfarbe ist immer noch ein Thema in dieser Gesellschaft. Und solange wir dieses nicht überwunden haben, ist es umso wichtiger, sich mit Black Lives Matter zu solidarisieren und wann immer es geht, auf die Straße zu gehen und die Stimme zu erheben, wenn irgendeine hautspezifische Ungerechtigkeit stattfindet. So, kommen wir nun aber zu Donald Trump. Dieser Mann beweist, dass er das überhaupt nicht kann. Der Präsident, und da zitiere ich weiß nicht wen, eine Person aus den USA, die gesagt hat, eine Person, die nicht in der Lage ist, Black Lives Matter in den Mund zu nehmen, sollte nicht Präsident sein dürfen. Und dem schließe ich mich an. Der Präsident leugnet schlichtweg Rassismus in der US-amerikanischen Gesellschaft und im Gegenteil, die Ausschreitungen, die jetzt im Anschluss an George Floyds Tod entbrannt sind, sieht er nicht als einen Aufschrei einer unterdrückten Minderheit, die keine andere Möglichkeit mehr sieht, sich Gehör zu verschaffen. Wandelt er um in einen Anschlag von links. Also er macht jetzt nicht das Problem des Rassismus und des Rechtsradikalismus in den USA, die tatsächlichen Ursachen für diese Ausschreitungen sind, verantwortlich, sondern er schiebt es bewusst auf links. Das gleiche Phänomen hatten wir vor ein paar Jahren mit dem Anschlag in Charlottesville erlebt, wo er ganz schnell wieder die Linken in eine Mitverantwortung gezogen hat. So, und das zeigt ganz deutlich, wo steht dieser Präsident, nämlich ganz nah an den nationalrechten Strukturen. Und dort will er auch sein. Dort hat er seine treue Anhängerschaft und dieses schlichtweg Zwecke jetzt die Antifa als Terrororganisation brandmarken zu wollen, anstatt in den rassistischen Reihen der Polizei aufzuräumen, zeigt deutlich, dieser Mensch will den Feind links sehen und er wird mit aller Macht daran setzen, den Feind links zu sehen, weil es natürlich auch in der Wahl jetzt relevant ist, die Linken zu diffamieren. In Worten Joe Biden, seinem Konkurrenten während des US-Wahlkampfs. Und da kommen wir halt zu einem zweiten Extremfakt. Der Präsident Trump möchte sich jetzt irgendwie profilieren. Er hat 3 Jahre lang relativ inkonstant und ohne sich ein wirkliches Profil machen zu können, vor sich hin geblubbert, hat sich mit der halben Welt angelegt. Aber jetzt bräuchte er, denke ich, irgendetwas, was ihm Vertrauen gibt. Und was ist besser als ein Präsident von Recht und Ordnung? Oder sogar ein Präsident, der sich in einem Bürgerkrieg durchsetzen konnte? Also anders kann ich mir nicht erklären, wieso dieser Präsident derartig das Land spaltet und derartig nicht auf Versöhnung aus ist, sondern auf, ja, Konfrontation, genau. So, niemand oder kein Präsident vorher hat derartig Gegenparteien gegeneinander ausgespielt oder Öl ins Feuer gegossen, indem er provokant Demonstrationen niederschlagen ließ, friedliche Demonstrationen als Chaoten abgestempelt hat und quasi ja die Hälfte der Bevölkerung letztendlich gegen sich aufgebracht hat. Das kann ich mir nur damit erklären, dass er diesen Zustand des Chaos, der Gewalt erreichen will, um dann, wie er es jetzt ja auch macht, mit der Nationalgarde gewaltsam für Ruhe zu sorgen und sich anschließend als Präsident darstellen zu können, der mit harter Hand Ordnung und Ordnung und Gerechtigkeit und Recht in den USA durchgesetzt hat. So, ich hoffe einfach, dass ihm diese Taktik enorm auf die Füße fallen wird und dass das mit einer verheerenden Niederlage im November beantwortet wird. Ich kann die US-Gesellschaft nicht einschätzen, inwiefern sie dieses durchschauen. Es bleibt nur zu hoffen. Zu hoffen für die Millionen schwarzen US-Amerikaner, die immer noch unter Rassismus leiden, und zu hoffen für die gesamte Welt, die fürchten muss, dass sie von einem irren Nationalisten ja quasi in einen Krieg getrieben werden. So meine Gedanken. Ich hoffe, sie waren nicht zu durcheinander, aber das musste mal losgemacht werden. Jetzt ein bisschen Musik und dann wieder was Seriöses. Woke up to a morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, ma'am, I got all my favorite colors, ma'am. Are my sisters and my brothers, see them like no other. Birds fly, fly, see them fly, and gray clouds or white walls or blue skies. We gon' fly, feel alright. Baby, help me feel alright today. Now we gon' move. They sound like a loop. Ist uns wichtig. Aufstehen. Ist uns wichtig. So, jetzt haben wir ein Interview für euch mit Sören Kohlhuber. Er begleitet rechte Aufmärsche und dokumentiert diese und ist unter anderem auch im Sport aktiv und guckt sich Fanszenen an und berichtet darüber. Genau, viel Spaß mit Sören Kohlhuber und dem Interview. Und zwar, du machst jetzt seit 7 Episoden im Podcast, ne? Jupp. Genau, und über was hältst du denn so? Also, was erzählst du so im Podcast? Also, eigentlich soll der Podcast sich drehen um, ja, um Fußball, also was passiert beim Fußball, also nicht auf dem Platz, sondern natürlich daneben, also Fankultur, vor allen Dingen politische Entwicklungen in Fankurven. Dann soll es so ein bisschen um eine Betrachtung auch von Neonazi-Strukturen oder antifaschistischer Bewegung so gehen, im weitesten Sinne. Und dann das dritte Standbein ist Polizei, also sprich eine kritische Betrachtung der Polizei, auch ein bisschen Informatives zu machen, deswegen gibt es auch so eine Rubrik, die ich da habe, und das sind so die drei Hauptthemen, also sind die Themen, mit denen ich mich grundsätzlich befasse und die halt einfach nochmal umgebaut in Podcast-Form. Genau, und du befasst dich ja auch da damit, indem du fotografierst und bist ja auch irgendwie ziemlich viel unterwegs und ja, hast ja auch diverse Kanäle, über die du da Bericht erstattest. Jo. Ja, also jetzt natürlich gerade nicht so viel unterwegs, weil Corona nimmt einen so ein bisschen die Arbeit ab. Ansonsten hat sich das auch ein bisschen verlagert mit dem Unterwegssein. Hat sich so ein bisschen verlagert, weil so klassische Neonazi-Aufmärsche ja nicht mehr so viele gibt einfach. Und jetzt hinter jeder verschwörungstheoretischen oder hinter jedem kleinen Freak-Aufmarsch hinterher zu rennen, ist halt auch ein bisschen anstrengend. Deswegen habe ich mir so ein bisschen, hatte ich eigentlich mal vorgehabt, ein bisschen nach Europa zu bereisen, aber das ist halt finanziell auch ein bisschen aufwendiger. Und ja, Bespielen von verschiedenen Medien, ich glaube, heutzutage ist es einfach wichtig, dass wenn du Informationen hast, die du findest, die relevant sind, dann musst du halt viele verschiedene Medien bespielen, weil nicht alle auf einem Medium sitzen, sondern es gibt halt Leute, die sind auf Twitter, es gibt aber viele, die boykottieren Twitter, es gibt welche, die sind bei Facebook, es gibt viele, die haben sich inzwischen gelöscht bei Facebook. Und also wenn TikTok nicht irgendwie so antipolitisch wäre, dann müsste man wahrscheinlich auch TikTok bespielen, so wie es aussieht. Mhm. Was würdest du denn als klassischen Nazi-Aufmarsch jetzt so beschreiben? Ja, das ist schwierig, weil es sich so seit 2014, also mit dem Aufkommen von Pegida, da hat sich das ja so ein bisschen verschoben. Die Nazis haben zumindest am Anfang von Pegida auch versucht, ihre Labels wegzulassen. Das haben wir auch schon früher als Konzept gemacht, in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem, schon 2013, 12 und so. Aber ein klassischer Neonazi-Aufmarsch ist für mich natürlich, wenn die Struktur klassisch neonazistisch ist, also Parteienstrukturen, Kameradschaften, sowas in die Richtung, oder wenn zumindest der überwiegende Teil aus dem organisierten Neonazi-Spektrum kommt, also jetzt sowas wie, sag jetzt mal sowas wie die Chemnitz-Demonstrationen, die da stattgefunden haben, ist für mich schwierig, ob wir das als neonazistisch begreifen wollen. Also ich finde es immer noch wichtig, dass wir da differenzieren zwischen den verschiedenen rechten Spektren, die es da gibt, und dass wir da nicht einfach nur sagen, sind alles dumme Nazis, sondern dass wir da schon noch eine Differenzierung irgendwo hinkriegen. Und ja, also klassische Nazi-Demos sind halt eben von NPD, Dritter Weg, die Rechte oder halt irgendwelche XY-Kameradschaften oder irgendwelche anderen Initiativen. Der Rest, was danach kommt, so mit Pegida oder so, das sind dann halt eben islamfeindliche Veranstaltungen, rassistische Veranstaltungen oder IB als sogenannte neue rechte Veranstaltung. Also ich finde, da muss man halt auch dann differenzieren eventuell. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es relativ wichtig ist, zwischen Rassisten und irgendwie Neonazis zu unterscheiden. Weil es gäbe nicht zwei Begriffe dafür, wenn es keinen Unterschied gäbe. Und ja, es ist ja auch irgendwie immer eine Frage von dem Personenkreis, der da irgendwie anwesend ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch dann unterschiedliche Gefährlichkeitsgrad nochmal für bestimmte Leute eventuell. Ich finde zum Beispiel, das ist interessant, wenn man sich die Entwicklung der Aufmärsche anguckt, dann haben wir bei den klassischen Neonazi-Aufmärschen, ist zumindest für mich als jemand, der am Rand mitläuft und auch als Feindbild ja gesehen wird, ist wesentlich entspannter zu arbeiten. Die sind wesentlich weniger aggressiv, als zum Beispiel eben diese ganzen Pegida-Aufmärsche sind. Ne? Mhm. Also die sind einfach total komplette Freaks unterwegs, die komplett wirres Rechtsverständnis haben, während bei den Nazis ja die Leute schon wissen, okay, das ist jetzt ein KV-Delikt oder das ist ein Landfriedensbruch. Also die haben ein Bewusstsein für Strafgesetzbuch und wissen halt, was die Konsequenzen sind bei diesen ganzen rassistischen Aufmärschen und diesen ganzen Freak-Aufmärschen. Da zum Beispiel nicht, aber ideologisch betrachtet natürlich sind die Neonazis schon nochmal ein deutlich gefährlicheres Ding, weil diese halt eigentlich ein Weltbild haben, was sie verteidigen, was sie auf die Straße bringen, während die Rassisten meistens, sage ich jetzt mal, so einen kleinen Hype haben, ne? Wo sie halt auf die Straße gehen und dann flaut es ja auch meistens ab. Das haben wir bis jetzt bei allen diesen Protesten der letzten 5 Jahre gesehen. Es kommt immer ein großes Hoch, dann ist man den Zenit schnell erreicht und dann flaut es auch massiv wieder ab, so. Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen beruhigend, zumindest, dass es auch wieder ein bisschen abflaut und es irgendwie, wobei ich fand hier, also gerade in Karlsruhe war das so, dass Pegida relativ lange gelaufen ist, zwar irgendwie ständige Namensänderungen, aber halt irgendwie trotzdem, ich glaube fast über ein Jahr, alle 2 Wochen dann irgendwie gelaufen ist. Das war dann schon relativ kontinuierlich und hat natürlich auch, muss ich sagen, hier in der Die Linke Szene schon auch geschlaucht, ne, weil das waren halt schon ein Haufen Veranstaltungen, so wenn man das mal irgendwie hochrechnet. Ja, das ist also schwierig, sage ich mal. Ich sage immer, wenn es halt darum geht, so was halt viel ist oder so, in Sachsen hatten wir 2005 hatten wir über 700 rechte Aufmärsche, ne? Mhm. So, also da sind die zum Teil, also ich kann mich erinnern, in Brandenburg haben wir zum Teil im Herbst 2015 war das, haben wir in Brandenburg 3 Aufmärsche pro Woche gehabt im Schnitt. Und dann sind halt auch natürlich da Ressourcen einfach auch geringer. Also wenn du halt irgendwie nicht so eine krasse linke Szene hast, wie es jetzt Leipzig oder Berlin sich erlauben kann, so, die könnten ja theoretisch auch 3 Aufmärsche pro Woche stemmen, so, aber wenn halt ja, so ein Ort hast wie Karlsruhe oder wie Flächenland Sachsen oder sowas wie Brandenburg, dann geht das halt an die Substanz der organisierten Strukturen. Damit sind nicht nur Leute gemeint, die jetzt hingehen und Protest machen, sondern natürlich auch die Leute, die es dokumentieren müssen. Weil, wenn es, also wie bei mir das der Fall war, du 3-mal die Woche nach Brandenburg tingeln musst irgendwie und das geht halt ins Geld und geht halt auch in die Zeit und in die Nerven dann auch natürlich. Ne? Da haben die wahrscheinlich in Karlsruhe, oder haben die in Karlsruhe die Leute wahrscheinlich dann genauso irgendwann ziemlich geschlauft. Genau, ja klar. Also es bleibt ja dann nicht nur irgendwie beim Hingehen, sondern dann hat es vielleicht auch je nachdem noch Konsequenzen. Ja. Auch Vorbereitung, Nachbereitung allgemein. Genau. So, ja. Geht's ja nicht, also für viele ist es ja immer so, diese Arbeit am Nazi-Aufmarsch sehe ich auch immer wieder, gerade bei unorganisierten Linken, ist halt so, naja, ich fahre morgens um 10 hin und um 16 Uhr nach Hause und dann ist der Arbeitstag ja erledigt. Aber gerade für organisierte Strukturen dahinter, es beginnt halt Wochen vorher manchmal oder Tage vorher intensiv, die Nacht vorher ist auch nochmal sehr intensiv und danach die nächsten 2, 3, 4 Tage bis eine Woche hast du daran auch nochmal ordentlich zu arbeiten auf jeden Fall. Mhm. Das sehen viele ja auch nicht, was da im Hintergrund einfach an Struktur noch werkelt natürlich. Also mit irgendwie Bildersichtigen und... auf jeden Fall, das kann manchmal... Also bei großen Aufmärschen sitze ich da manchmal 4, 5, 6 Stunden noch nach dem Aufmarsch und dann schreiben Leute schon immer, ey, magst du jetzt nicht mal rumkommen, was trinken? Und sag ich mal, ich muss noch arbeiten. Und Leute denken immer, hey, der Nazi-Aufmarsch ist vorbei, jetzt soll man mal gut mitarbeiten. Ja, das war das erste Teil vom Interview mit Sören Kohlhuber. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik und dann kommt der zweite Teil. Und Musik hören wir von Freiheit nicht genug von Tapete. Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nichts sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die insgeheime Freude verträgt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Eine Demonstration registriert, transparente transportieren, Parolen und parieren. Forsthiebe im Unterleib, vor den Kameras versteckt, Quarzsand, Handgepäck. Von den Balkonen geschaut, gesehen, verdrängt, sicher zu Haus. Da machen Chaoten nur mit, sind sie sich einig und lesen die Bild. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Ein neues Gesetz durchgebracht zum Schutze des Staats bei Terrorverdacht. Ein Apartment durchsucht, Schränke durchwühlt, PCs konfisziert. In U-Haft gesteckt, monatelang, ohne Beweis. Das sind die Chaoten selbst schuld, denken sie sich, sind insgeheim froh. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend, befehlend, gefolgt, untergeben. Ein leeres Haus wird besetzt von Menschen mit Zeit, die Miete ist frei. Aus Ideen wird Kultur zu zeigen, was geht, wirkt wie Magnet. Auf Kneipen und Bars folgen Hotels, die Straße wird voll. Das besetzte Haus muss noch weg, dann ist perfekt, denken Sie jetzt. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden Sie sagen, würden Sie reden. Die Uniformen voll stolz getragen, schweigend befehlend, gefolgt untergeben. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land. Lasst uns Gefangene befreien. Sie sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sie und ihr bekommt von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus. Wir laden herzlich ein, besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene befreien. Ins Ausland hast du es aber, glaube ich, trotzdem geschafft, meine ich, mich irgendwie erinnern zu können. Magst du irgendwie da mal noch zu erzählen, wo du da schon warst und was du da so mitbekommen hast? Ja, ich hatte so 2017 angefangen damit und hatte eigentlich das Ziel, in ganz Europa jeweils mal einen Nazi-Aufmarsch gesehen zu haben. Also wir haben in Europa, gibt es kein Land außer der Schweiz, so manche Kleinstländer wie Liechtenstein oder Luxemburg oder so, wo es halt nicht regelmäßig rechte Aufmärsche gibt, verschiedenste, also sowohl historische Neonazi oder historische Nazi-Aufmärsche, wie auch klassische Neonazi-Aufmärsche, wie klassische rassistische Propaganda und so weiter. Mhm. Es gibt halt eigentlich überall so Aufmärsche. Und als erstes habe ich es nach Budapest geschafft. Da findet ja im Februar immer der Marsch der Ehre und der Tag der Ehre statt. Das war auf jeden Fall spannend, weil natürlich Budapest, Ungarn, ist schon ein rechtes Pflaster. Es gab in dem Jahr, wo ich da war, auch keine antifaschistische Gegenkundgebung so richtig. Polizei war auch wenig vorhanden und ich war dann mit einem ehemaligen Kollegen an einer Kundgebung von 400 Neonazis ungefähr und die waren alle aus dem Spektrum Hammerskins und Blood and Honor, also sehr unangenehm, gerade ohne Polizei. Hinter uns taucht der dritte Weg auf und so. Und dann später gab es noch einen Marsch mit 2000 Neonazis oder 1500 bis 2000 Neonazis ohne Polizeibegleitung durch ganz Budapest. Weil das war natürlich absolut gruselig, weil man halt auch nicht dokumentieren konnte. Da hast du ja gar keinen sicheren Raum gehabt. Nee. Und die Jahre danach jetzt und so habe ich mich so ein bisschen auch eher auf Skandinavien so ein bisschen fokussiert. War in Stockholm bei einem Neonazi-Aufmarsch und war die letzten 3 Jahre durchgehend in Finnland. War letztes Jahr auch beim Fackelmarsch der Identitären Bewegung in Wien. Und vor 2 Jahren war ich beim ersten Nazi-Aufmarsch in der Schweiz seit über 10 Jahren. Ist die Partei National Orientierter Schweizer aufmarschiert in Basel. Und ja, da ist jedes Land natürlich krass unterschiedlich. Also du hast halt irgendwie Länder wie in der Schweiz, wo es ja faktisch kein Versammlungsrecht gibt, wo halt die Polizei, sobald sich da Linke versammeln, unangemeldet, beziehungsweise unbewilligt, sofort mit Gummigeschossen um sich herballert, als gäbe es keinen Morgen. Und in skandinavischen Ländern ist irgendwie alles erlaubt. Also zum Beispiel in der Schweiz, in Schweden, laufen die Neonazis rum mit Helmen, mit Schilden, vermummt mit Quarzhandschuhen und so weiter. Auch in Helsinki die Nazis vermummt mit Sturmhauben und Hakenkreuz-Emblemen. Und also es ist schon auf jeden Fall, wenn man dann aus Deutschland irgendwo anders hinfährt, so, dann ist das schon ganz schön irritierend, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer von Kaiser auf Marsch. Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, dass ich in Stockholm stand und da war ein Nazi, der hatte Vermummung angelegt, der hatte Quarzhandschuhe an, der hatte Springerstiefel an. Ich habe SS-Totenköpfe gesehen, SS-Ruhen gesehen, also ich habe alles gesehen bis aufs Hakenkreuz. Und ich konnte kaum vernünftige Recherchefotos quasi machen, weil ich einfach davon beeindruckt war, was ich da für Symbole sehe, die ich sonst halt in Deutschland einfach nie sehen würde. So, ja. Ist man ja schon irgendwie, sag ich mal, relativ geschockt, wenn du einen Nazi mit der schwarzen Sonne siehst, was halt ein normales Symbol ist, mehr oder weniger. Aber dass Stockholm und in Finnland auch und auch in Budapest, also wenn in Budapest die plötzlich so 20 Personen in SS-Uniform entgegenkommen, mitten in der Stadt am nächsten Tag, da guckst du auch erstmal blöd auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das ist dann auch vermutlich für dich auch komplett unterschiedlich, im Ausland dann deiner Arbeit nachzugehen und Fotos zu machen, beziehungsweise wenn es halt möglich ist, weil der Schutz da vermutlich auch einfach anders abläuft wie jetzt bei uns, wo zumindest halbwegs vernünftig immer noch die Presse geschützt wird von Polizisten und oder halt von der eigenen Szene. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eh... Also nicht nur an der Polizei, sondern es liegt auch an den Nazis selber. Also es ist total irritierend in Schweden. Also ich will jetzt nicht generalisieren, ich bin in Schweden und Finnland einfach unbekannt gewesen. In Deutschland bin ich ja ein bisschen bekannter bei den Nazis. Mhm. Aber in Schweden war es so, dass die total freundlich zu mir waren, die Nazis. Also die Nazis geben da auch sämtliche Medien Interviews und so weiter. Als ich durch Nazis durchgehen musste, durch die Kundgebung der Nazis durchgehen musste, haben die ganz freundlich mir den Weg freigemacht, obwohl ich sichtbar war als Presse, weil in Schweden ist es anders als in Deutschland, du akkreditierst dich nicht mit einem Presseausweis, also hier ist es ja so, dass wenn ich durch eine Polizeikette möchte, ich meinen Presseausweis zeige und meinen Personalausweis manchmal zeigen muss, und dann darf ich durch. In Schweden zum Beispiel musst du eine Presseweste anhaben. Mhm. So, die hatten wir nicht, also mussten wir im Sportladen, hat uns der Polizist gesagt, uns eine gelbe Warnweste kaufen mit den Presseaufstand, dann dürfen wir erst durch. Also der Presseausweis war vollkommen egal. Und die Nazis haben wir dann auch gesehen, dass ich Presse bin und haben mich trotzdem aber durchgelassen, waren freundlich. Und in Finnland hatte ich bis jetzt eigentlich nie Probleme, bis auf letztes Jahr. Und da war es auch ein Problem eher mit deutschen Nazis. Mhm. Das ist schon so nochmal auch eine unterschiedliche Nazi-Mentalität. Ich glaube, dass es daher kommt, inwiefern solche Strukturen vielleicht auch gesellschaftlich geächtet werden oder inwiefern solche Strukturen dann eine gewisse Freiheit auch einfach haben. Ne? Also Schweden und Finnland haben meiner Meinung nach Neonazis halt mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten, sich darzustellen und werden halt weniger als Bedrohung betrachtet. Ja. Ich glaube, in Finnland gab es nur einen Toten durch Neonazis in den letzten 20 Jahren. Dementsprechend ist da, glaube ich, die Gesellschaft auch nochmal anders drauf, als bei uns der Fall ist. Und dementsprechend ist die Grundaggression, sage ich mal, eine andere. Und ich glaube, dass halt auch die Medien hierzulande viel öfter eben berichten über Neonazis. Und in Ungarn, natürlich in Ungarn ist es nochmal eine ganz andere Nummer, weil das ist so, für Neonazis ja sowas eine Homezone, ne? Also, dass da halt keine Cops da waren so richtig, war verwunderlich, aber ja. Und natürlich ist es immer gut, wie in Deutschland, wenn, aber ist auch nicht immer in Deutschland so, muss man sagen, es ist gut, wenn halt antifaschistischer Gegenprotest da ist, dann häufig orientieren sich auch die Nazis eher an diesen und weniger an Leuten wie mir. Und wir können dann in Ruhe unsere Arbeit machen. Und auch wenn ein Gegenprotest da ist, ist auch meistens mehr Polizei da. Das gibt auch nochmal natürlich ein bisschen mehr Sicherheit, weil dann können die sich nicht so viel erlauben, wie sie gerne würden. Aber ich war auch schon bei vielen Aufmärschen, wo halt gar keiner da war, wo ich dann halt mit der Hundertschaft alleine da stand. Und das war dann natürlich auch mal ein bisschen unangenehmer, besonders bei der An- und Abreise. Ja, klar, weil wenn man dann doch mal irgendwie in derselben Bahn landet oder so. Ja, so. Das ist auch durchaus passiert einmal. Die Nazis, hatte ich damals Glück, die Nazis dachten, Kameraüberwachung in der Bahn, aber in unseren S-Bahnen in Berlin gibt es keine Kameraüberwachung. Mhm. Und die haben halt wirklich gesagt, seid froh, dass hier Kameras sind, sonst würden wir euch jetzt aufs Maul hauen. Und ich war mit einem Kollegen dort unterwegs und die waren zu 12, glaube ich, oder so. Und es waren sonst auch keine anderen Leute in der Bahn, es war dunkel, es war Brandenburg. Also es hätte auch ganz übel ausgehen können, natürlich so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau, du warst... Ich weiß gar nicht mehr genau, wann der TTDZ in Karlsruhe war, aber da kurz davor da, nämlich du machst da nämlich auch diverse Vorträge und hast da auch Bücher geschrieben, ne? Jo, habe ich, ich glaube, in Karlsruhe war ich zur Lesung. Genau, ja. Ich möchte nicht sagen, ein Tag vor dem TDZ oder nee, ein Tag vor dem TDZ nicht. Es war ein Tag vorher, genau. War das ein Tag vorher? Ich bin mir relativ sicher. Weil ein Tag vorher war ja auch die Abenddemo, die Vorabenddemo. Naja, aber ich war auf jeden Fall, war ich schon mal zu der Lesung in Karlsruhe, ja. Das weiß ich auch noch. Genau, das ist nämlich einmal das Buch Retrofieber. Mhm. Dann Deutschland, deine Nazis. Mhm. Nach dem Sturm. Genau, das war's. Genau, ja. Und dann schreibst du aber noch für die diverse linke Zeitschriften, ne? Nein, zwischendurch nicht mehr. So, da gibt's halt nicht so viele Anfragen. Beziehungsweise hat sich das auch mit dem G20-Gipfel auch so ein bisschen ad acta gelegt gehabt, weil viele dann auch nicht mit mir zusammenarbeiten wollten mehr. Mhm. Nach dem Shitstorm und ja, aber ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich hab durch Blog und durch Podcast und so weiter habe ich ja meine eigenen Medien, die ich bespielen kann und bin dann halt auch nicht abhängig davon von anderen Medien. Mhm. Das ist eigentlich ganz gut sogar. Freedom, item, meet them, where you read them? This one needs a brand new read them. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. Give it in and in it, did it, did it, did it. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Values, what's up with that? Genau, dann kommen wir nämlich auch zum DDDZ. Da warst du nämlich und hast auch da Fotos gemacht. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie das so ablief? Also ja, also an sich war ja bis fast eine Woche vor TDZ unklar, was passieren wird. Ne? Also durch Corona war nicht klar, gibt es eine Kundgebung, gibt es einen Aufmarsch, wie viel kommen, und da war ja auch der Restweg noch der übliche. Ein wenig fraglich sozusagen, was da wie die Stadt auch durchsetzt. Ich habe, glaube ich, mich 2 Tage oder 3 Tage vor dem TDZ erst entschieden, nach Worms zu fahren, beziehungsweise über Umwege. Ich habe in Mannheim geschlafen und wollte mit dem Zugtreffpunkt von Mannheim aus fahren, weil der halt attraktiver war. Die anderen Zugtreffpunkte waren ja alle so um 9 Uhr, 10 Uhr morgens, und Mannheim war 11 Uhr. Das fand ich dann wesentlich entspannter vom Schlafen hier. Ja. Und ja, allein schon die Zugfahrt von Mannheim nach Worms war schon beeindruckend, sage ich mal. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute in Mannheim starten. Ich bin jetzt auch nicht so der Südwest-Experte, sage ich mal. Mhm. Aber Mannheim ist jetzt auch nicht gerade eine Stadt, die bundesweit für eine große linke Szene bekannt ist. Ich hätte so gerechnet, wenn so 20, 50 Leute, 50 Leute vielleicht. Und das waren dann so schätzungsweise 150 bis 200 aber da, die dann zum Zugtreffpunkt gekommen sind. Auch gleichzeitig war ja auch noch Black Lives Matter-Demo in Mannheim angemeldet worden, was ja auch schwierig ist, weil das nochmal Leute abziehen würde. Und deswegen war das schon cool, wie viele Leute dann trotzdem noch zum TDZ gefahren sind, beziehungsweise zum Gegenprotest. Und dann auch aber schon in der Bahn angefangen haben, Stärke zu beweisen. Das habe ich so eher selten, dass eben an der Tür, an der ich war, ein Transparent gespannt wurde, damit die Polizei nicht einfach so in den Zug reinkommt. Mhm. Und nach 10 Minuten Diskussion haben die Cops dann halt den Zug verlassen. Obwohl sie immer wieder angedroht haben, dass wir einfach nicht nach Worms fahren, wenn jetzt nicht irgendwie das Transparent eingepackt wird. Und das fand ich schon ein starkes Zeichen. Und dann, als wir in Worms ankamen, fand ich auch krass, wie schnell der Gegenprotest losging. Also ich bin es gewohnt, dass wenn man kommt irgendwo an und es gibt Redebeiträge, Ewigkeiten, man steht noch 2 Stunden sich irgendwie die Füße im Bauch und so. Also das kennen wir ja eigentlich alle aus dem gesamten Bundesgebiet. Und in Worms hat man offensichtlich gesagt, so, nee, wir wollen jetzt von Anfang an Druck ausüben. Und sofort machte sich ein Riesenmob auf, schätzungsweise bis zu 600 Menschen. Und ja, mit einer riesengroßen Geschwindigkeit auch, muss man sagen, mit einer guten Power, zogen die da durch die Straße. Und ich bin jetzt nicht der unsportlichste Mensch, auch wenn man mir das gerne mal nachsagt. Aber nach so einer halben Stunde Joggen mit der Ausrüstung, die ich auch noch mit mir führen muss, war ich dann auch schon ganz schön am Ende auf jeden Fall. Und die Leute, da haben wir gerade in den ersten Reihen, sind halt in jede Polizeikette, wo es sich hätte lohnen können, auch reingebrochen, haben halt übelste Schläge eingesteckt, haben übelste Pfefferspray eingesteckt. Fand ich auf jeden Fall krass, sich da so durchzusetzen, auch später nochmal eine Polizeikette erfolgreich zu durchbrechen, auch durchaus. Sieht man so nicht oft, muss ich sagen. Mhm. Inwiefern das jetzt allerdings natürlich dazu beigetragen hat, dass die Nazis so eine kleine Route gelaufen sind, da scheiden sich die Geister. Also für mich ist klar, dass natürlich so das Bündnisblock TDDZ, dass das natürlich ihre Arbeit als Sieg sozusagen verkaufen muss. Das ist normal im Propaganda-Business, sage ich mal. Das habe ich auch schon oft bei anderen TDDZs erlebt. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass natürlich, bevor die Nazis losgelaufen sind, haben wir die mal gefragt, die Polizei, wie denn die Route aussieht. Und dann wurde die Route halt auch von denen genannt. Und es sieht so aus, als wenn die Cops gar kein Interesse daran hatten, die Nazis eine größere Route gehen zu lassen. Eventuell war auch schon vorher in den Auflagen klargemacht worden, vielleicht irgendwie oder im mündlichen Gespräch mit den Anmeldern, dass es halt keine große Route geben wird, sondern dass es halt diese kleine 500-Meter-Route sein wird. Mhm. Und die Cops haben auch keinerlei Anstalten gemacht, diese eine Blockade, die es da gegeben haben soll, irgendwie zu räumen. Also wir kennen ja die Fotos, wo die Nazis mit dem Feldstecher auf der Leiter stehen und gucken. Die gucken dann in Richtung von der Blockade, aber die Polizei war schon längst in diese Straße eingebogen. Ich glaube, das war die Humboldt-Hallenstraße. Da waren die schon eingebogen. Also für die Cops war klar, das ist hier eine feste Runde, die haben wir vorgegeben. Und hier wird es keine andere Demo-Route geben. Und ja, das fand ich halt auch natürlich spannend. Und grundsätzlich natürlich fand ich für die TDDZ-Historie ziemlich erbärmlich, was da aufgelaufen ist. Also 50 Nazis, alle nur aus der Region, keine bundesweite Unterstützung, dann Technik zwischendurch versagt, es fing an übelst zu regnen bei der Abschlusskundgebung. Also es war wirklich, also alles, was sozusagen da zusammenspielt an diesem ganzen Tag, plus Corona, das würde ich jetzt einfach noch mit dazu nehmen, das Ganze hat irgendwie so ein, wo man so gesehen hat, wo man so das Gefühl hatte, ja, also wirklich offensichtlich reicht es wirklich mit dem TDZ, weil ich kann mich erinnern, dass die letzten Jahre, wo ich da war, es immer Sonnenschein war, es war immer gutes Wetter und jetzt kam Corona, es kam Regen, es waren wenig Beteiligte und also es einfach, es war so, du hast gemerkt, so, es ist wirklich das Ende. Und das Ganze so, wenn man das jetzt mit Pathos benutzen würde, war das halt auch schon ein ganz großes Funny-Moment, so irgendwie. Antifa ist gut mobil, gut aktiv, die Nazis komplett eingebrochen, also es fühlte sich einfach, ja, lustig und gut an, sag ich mal. Ja. Man weiß natürlich nie, inwieweit es jetzt Einfluss genommen hat auf die Polizeitaktik, ob die jetzt sagen, na, das ist uns dann doch ein bisschen zu riskant und wir kürzen die Route ab oder nicht. Auf jeden Fall ist es schon mal irgendwie ein toller Erfolg, dass sie überhaupt nicht so weit gelaufen sind. Und ja, angeblich sollen die auch zum letzten Mal gelaufen sein. Ja, das hat der Vater und Anmelder sozusagen, Dieter Riefling, also der ist ja der Verantwortliche für die CDDZ-Seite, der hat auch gesagt, dass es zumindest vorerst, er hat nochmal gesagt, explizit, ich betone vorerst, der letzte CDDZ sein soll. Ich gehe davon aus, dass es einfach ein Problem ist in der Nazi-Szene, wenn wir gucken, bis zum CDDZ in Dortmund. Der war 2014 oder 15, wenn ich mich nicht ganz irre. Mhm. Ich glaube, 14 müsste es gewesen sein. Bis zu dem CDDZ ging die Kurve steil nach oben. Also wir haben halt angefangen mit 200 Teilnehmenden bis hoch zu 1000. Und danach kam sozusagen der Einbruch. Von Aufmarsch zu Aufmarsch wurden sie weniger. Da waren sie in der Ruppi nur noch 600. Danach kam Dresden, glaube ich. Nee, Dresden war davor. Aber jedenfalls, also, nee, stimmt, Neuruppin, dann kam Dortmund so rum, bisschen verwirrt. Jedenfalls kam nach Dortmund aber so der Einbruch, bis runter nach Karlsruhe und Chemnitz, wo halt nur noch nicht mal mehr 400 Neonazis teilgenommen haben, jetzt in Worms. Ich glaube, dass einfach die merken, dass sozusagen gerade ihre Zeit nicht da ist für große Aufmärsche. Mhm. Und, dass halt eben die großen Aufmärsche, das sind diese spontanen, emotionalen, rassistischen Proteste, die stattfinden und nicht mehr diese geplanten Neonazi-Aufmärsche. So, das sieht man halt, ist so eine Tendenz, die ich sagen würde, die man seit 5 Jahren ungefähr sieht. Und wahrscheinlich haben die sich auch überlegt, so jetzt ein Jahr lang nochmal irgendwie Kraft und Kosten in eine Kampagne zu stecken, die eventuell am Ende auch keinen großen Effekt bringt innerhalb der Szene oder auch nach außen. Ist halt auch sinnfrei. Ne? Und wahrscheinlich werden die sich jetzt konzeptionell nochmal ein bisschen umstellen müssen. Ob es jetzt das gewesen ist mit den klassischen Neonazi-Aufmärschen, das ist halt auch nochmal so eine interessante Frage. Ja, auf jeden Fall. Ich meine auch, dass gehört zu haben, dass es anscheinend so eine Art Klinkenputzen ist, in welche Stadt der TDZ kommt. Also, wenn ich das damals irgendwie richtig verstanden habe, war das irgendwie so, dass die möglichst viele Leute dann zu einem Aufmarsch in eine andere Stadt bringen müssen und dann kommt man auch mal zu ihnen oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ja, das war früher, also am Anfang war das so spürbar, dass auf einmal bestimmte Strukturen in der Region unterwegs waren. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Neuruppiner, da ist es uns besonders aufgefallen, die plötzlich in Braunschweig sind und in anderen Orten mitgelaufen sind, in eigenem Block und auch zum Teil Strukturen erstellten und dann plötzlich aber in Neuruppin auch dieser Aufmarsch auch stattfand, was für einige irritierend war, genauso wie Dortmund, die in Neuruppin zum Beispiel massiv da waren, ich glaube, es waren damals 10, 20 Dortmunder Neonazis in Neuruppin. Und da war schon sichtbar, okay, es wird dann offensichtlich wohl der CDZ als nächstes in Dortmund stattfinden. Mhm. Genauso ist man auch mit Goslar ist es gewesen, es war ja nach Karlsruhe und man hat in Karlsruhe schon Neonazis gesehen, die man sonst nicht sieht. Und da haben schon einige gesagt, also das sieht aus, als wenn das hier in den Harz gehen wird als nächstes. Mhm. Also wir haben als journalistische Struktur sozusagen uns beiden Aufmärschen auch ja fast wie so Wetten abgeschlossen, in welche Stadt geht es als nächstes. Und man konnte irgendwann dann so ein bisschen das erkennen, so warum jetzt zum Beispiel Worms genommen wurde, keiner weiß warum, aber es wusste auch keiner, warum man Karlsruhe genommen hat, also das war so ein bisschen atypisch. So Sachen wie Chemnitz hat man natürlich genommen, weil man gerade irgendwie gedacht hat, man kann da den Hype so ein bisschen mitnehmen, auch so Dresden natürlich, eben, dass man da so ein bisschen den Osten bespielt, wo es halt immer eine große Visionsmöglichkeit gibt für Neonazis. Aber vorwiegend war das schon so, dass man da ein bisschen klinken putzen muss. Es ist auch sichtbar zum Beispiel gewesen, dass die Dortmunder dieses Mal gar nicht dabei waren, also mit null Strukturen, die ja doch relevant gewesen sind. Ja, das zu diesem Klinkenputzen. Er bleibt auf jeden Fall spannend, ob das jetzt bei dem letzten, der letzte ist oder letzte sein wird. Oder ob das jetzt nächstes Jahr nochmal stattfinden wird. Also ich sehe das so, dass das definitiv vorbei ist, weil wenn man sich jetzt anguckt, der Telegram-Account zum Beispiel oder der Kanal, der hat ja die ganze Zeit getickert, der hatte kaum Interessenten, da waren 550 Leute, die dazugeguckt haben. Mhm. Und der letzte Post war auch so, die Abschlusskommission beginnt, da wurde nicht mehr drauf eingegangen. mehr redet, es wurden keine Fotos mehr, also du hast gemerkt, dass das so Frust ist. Ja? Mhm. Die TDDZ-Twitter-Account wurde nicht mehr bespielt. Und das hat ja Dieter Riesling immer gemacht. Die TDDZ-Seite, die sonst immer kurz vorher noch die Redner vorstellt, die Auflagen aufgibt und so weiter, wurde nicht mehr bespielt seit ein paar Wochen vor dem TDDZ. Ich glaube, 2, 3, 4 Wochen wahrscheinlich vor dem TDDZ. Auch jetzt im Nachgang gibt es keine Fotos, es gibt keine Danke an, dass ihr gekommen seid oder irgendwas. Also dieses ganze Drumherum sozusagen an Betreuung ist in Worms komplett weggebrochen. Also es wirkte so, als wenn man vor einem Jahr gesagt hat, wir gehen nach Worms und jetzt sozusagen Worms durchziehen musste, nur um sich selber zu sagen, wir ziehen es durch, aber eigentlich keinen Bock hatte. Und dementsprechend jetzt auch in der Nachbereitung beim TDDZ selber, also bei der Nazi-Szene selber, dass man das jetzt sozusagen so unter den Teppich kehrt und absolut gefrustet ist davon, dass wenig Leute da waren, dass einfach offensichtlich eben das Ding vorbei ist. Und wahrscheinlich hat man auch, gehe ich jetzt mal davon aus, spontan entschieden, dass es der letzte TDDZ ist. Das hat man wahrscheinlich an dem Tag oder in den Wochen vorher entschieden, weil man gemerkt hat, dass die Rückmeldungen aus der eigenen Szene bundesweit gar nicht da sind. Also dass man nicht mehr die 1000 Leute mobilisieren kann oder die 500 Leute mobilisieren kann, die halt bundesweit zum Teil fahren, sondern dass man da offensichtlich nur bei einem regionalen Aufmarsch geblieben ist. Und das ist ja nicht der Ziel des TDDZ gewesen. Das hat Dieter Riefling auch nochmal ganz gut mit seinem Redebeitrag reingebracht, dass es darum ging, eben spektrumübergreifend zu sein und alles zu bündeln und eine große Macht darzustellen. Und das ist man einfach seit 3, 4 Jahren beim TDDZ nicht mehr. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall für Riefling und für sein Umfeld eine derbe Schelle, die sie da bekommen haben von der gesamten Nazi-Szene Deutschlands. So. Und wo ich so. Hat auf jeden Fall, ja, bleibt auf jeden Fall weiterhin spannend, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall auch schon mal für dein Interview. Ich bin kälter als nie. Der Aufkleber fällt in denen, die verrotten, die dachten, Stein kostet kein Heute haben wir auch einen Gast da, der in der Nähe von Den Haag in einer besetzten Villa wohnt. Und der wird uns ein bisschen was erzählen darüber, wie das so ist und was für ein Struggle die gerade so haben. Ja, erzähl doch mal was über euer Haus. Ja, hallo erstmal. Es hat mich über Umwege verschlagen in dieses besetzte Haus. Das Haus heißt Iwike und liegt zwischen City Den Haag und Wassenaar an der Bundesstraße. Besetzt ist das Haus seit dem Sommer 2018. Das heißt, ich bin erst später dazugekommen. Und der Grund, warum dieses Haus besetzt wurde, ist einfach der, dass in den Niederlanden Hausbesetzungen immer noch ein gutes Mittel sind, um gegen die Wohnungsnot, die dort einfach herrscht, zu protestieren, weil diese Wohnungsnot, es mangelt nicht an Wohnungen, es mangelt einfach nur an verfügbaren Wohnungen. Ja. Was heißt denn der Name von einem Haus übersetzt ins Deutsche? Der Name ist tatsächlich einfach ein Eigenname, das heißt Iwike ist, ja, man könnte sagen, es könnte ein Familienname sein. genauen Ursprung kenne ich tatsächlich nicht. Das Haus ist jetzt schon knapp 100 Jahre alt. Also, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer den Namen rausgegeben hat. Wie viele seid ihr gerade? Es variiert so ein bisschen. Wir haben eine feste Hausgruppe, sage ich mal. Menschen, die dort wohnen, sich um das Haus kümmern, im Sinne von Instandhaltung. Und das sind ja etwa 10 Menschen. Ist aber auch, na gut, jetzt nicht mehr so viel mit der Corona-Krise natürlich, aber es ist auch immer ein großes Kommen und Gehen. Wir haben um die Villa rum 3 Hektar Garten mit Wald. Und ja. Schon ein ordentliches Gelände. Ja, es ist schon ein ordentliches Gelände. Und da haben wir auch immer Platz für Freunde oder ja, Leute, die auch auf der Durchreise sind, die dann mal irgendwie vorbeikommen. Oft mit ihren Wohnwegen. Wir haben auch ein großes Gästezimmer extra eingerichtet für Menschen, die einfach mal einen Platz brauchen, wo sie bleiben können. Natürlich auch zum Beispiel für Leute aus der Hausbesetzerinnenbewegung. Wenn woanders mal was geräumt wird und die dann wieder auf der Straße sind oder so, dann können die auch bei uns unterkommen. Ja. So, unsere Zuhörer können sich vielleicht nicht unbedingt ein Bild machen, nur darüber übers Zuhören. Wie sieht denn das Haus aus? Also? Oh mein Gott. wie sieht das Haus aus? Ja, es ist tatsächlich, es hat einen gewissen Charme. Es ist eine Nachbildung von einem Schloss. Und was heißt von einem Schloss, von einem Landgut. Das heißt, wir haben eine durchschnittliche Raumhöhe von 3,50 Meter. Schon ein ganz guter Klotz mit vielen Bogenfenstern, ein Mansardendach, ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung. Großes Eingangsportal mit Freitreppe, das gleiche auch hinten raus, Riesenterrasse mit Freitreppe, riesige Sprossenfenster, ja genau. Wer sich da Bilder anschauen möchte, wenn man nach Haus Iwicke sucht im Internet, gibt es da auch sowohl ja, Bilder von damals als auch aktuelle Bilder, sage ich mal. Das sieht man auch ganz gut, wie das Haus mit der Zeit verfallen ist, weil es einfach zwischendrin super lange leer stand. Weshalb genau dieses Haus? Ich meine, wenn es halt auch so einen politischen Anspruch gab, auf die Wohnungsnot hinzuweisen, wäre vielleicht eine Wohnung innerhalb Den Haag zum Beispiel ja sehr viel aussagekräftiger gewesen. Ging es da auch so ein bisschen um eine Langlebigkeit? Oder? Warum speziell dieses Haus? Ja, es hat natürlich einen Grund, warum speziell dieses Haus. Das Landgut Iwicke gehört Ronny van der Pütte. Und Ronny van der Pütte ist ein bekannter Immobilienspekulant. Er hat auch den Beinamen The Grottenkönig, was so viel bedeutet wie König der Bruchbuden. Und Ronny van der Pütte und seine Firma, oder es ist vielmehr eine Aktiengesellschaft mit vielen Tochterunternehmen, hat das Geschäftsmodell, dass ja vorzugsweise leerstehende Häuser oder Häuser, die auch ein bisschen beschädigt sind, werden aufgekauft und einfach verfallen gelassen. Bis zu einem Punkt dann quasi, wo Gebäude abgerissen werden müssen. Und dann hat man quasi ja den Baugrund wieder zur Verfügung. Und jedes Mal, wenn Gemeinden versuchen, ihn dazu zu zwingen, Gebäude instand zu halten, weil sie vielleicht denkmalgeschützt sind, wie es jetzt zum Beispiel auch Iwicke der Fall ist, oder weil es Wohnungen sind, wo Leute drin wohnen und die eigentlich auch ein Recht darauf hätten, dass die Gebäude irgendwie instand gehalten werden, läuft es meistens so ab, dass viele, viele Versprechungen gemacht werden und auch Pläne vorgelegt werden, um was zu unternehmen, um quasi die Gemeinden dann ja damit, sag ich mal, hinzuhalten, und am Ende passiert eigentlich doch nichts. Und das ist so das gängige Geschäftsmodell bei Ronny van der Pütte. Mhm. Und deswegen haben die Leute, die ursprünglich Iwike besetzt haben, sich natürlich das Gebäude auch rausgesucht, weil da ganz klar war, da kann man jemanden auf den Sack gehen, der ganz, ganz aktiv quasi an der Verknappung vom Wohnraum mitwirkt und daraus Profite schlägt. So, das war jetzt mal erstmal relativ viel Information. Deswegen spielen wir jetzt ein Lied und dann geht es weiter mit dem Interview. Du hattest große Pläne. Jetzt hat die Stadt wahrscheinlich da auch jetzt ein bisschen Interesse, dass es nicht unbedingt da einfach nur zerrottet, weil die ja auch irgendwie an Denkmalschutz auch Interesse haben. Wie ist es dann bei euch? Kommt die jetzt auch irgendwie auf den Plan oder was sagen die da so dazu? Die Gemeinde, also das Gebäude gehört zur Gemeinde Wassenaar, hat ein Interesse daran, dass dieses Gebäude erhalten bleibt, beziehungsweise auch renoviert wird. Die Gemeinde selbst hat aber nicht die finanziellen Mittel dazu, das zu tun. So, und der aktuelle Stand ist jetzt, dass die Gemeinde versucht hat, Ronnie van der Putte gerichtlich dazu zu bewegen, die ganze Sache zu renovieren. Und das hat er natürlich nicht getan. Er hat Notfallreparaturen gemacht. Das ist eigentlich ganz lustig. Die Gemeinde hat gemeint, er muss bis zu einem bestimmten Termin das Haus wieder wind- und wasserdicht machen, was wir schon längst erledigt hatten. Und er hat dann irgendwann eine Baufirma vorbeigeschickt, die so ein bisschen Plastikplane über die Dächer und also über die Dachgauben geworfen hat und eine Regenrinne, die dabei war, runterzufallen, wurde ein bisschen abgestützt. Das waren dann die Notreparaturen, die er dazugestanden hat. Aber das hat er auch nur gemacht, weil das Gericht ihn quasi dann zu Strafzahlungen verurteilt hätte. Die Gemeinde versucht auch quasi, ihn jetzt mit der Drohung ranzukriegen, wenn er es nicht renoviert, renovieren wir es. Und er kriegt dann die Rechnung dafür. So, also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen komisch, weil die Gemeinde Wassenaar, wie andere Gemeinden in den Provinzen Südholland oder Holland generell auch, wissen eigentlich, was sein Geschäftsmodell ist. Und wenn man sich mit der Person Ronnie van der Putte und seinen Geschäftsmethoden ein bisschen beschäftigt, dann findet man auch relativ schnell viele Beispiele, wo es wirklich geschafft hat, Gemeinden Jahre, Jahrzehnte hinzuhalten und ein Gerichtsverfahren zu entgehen und nur das Nötigste zu tun und am Ende oft auch einfach mit Gewinn aus der Sache rausgegangen ist, weil Gemeinden irgendwann gesagt haben, okay, die Gerichtskosten für uns sind zu hoch, wir kriegen ihn doch nicht dran. Das ist so runtergekommen, das können wir unserem Stadtbild nicht mehr zumuten, wir kaufen es jetzt doch zurück für teilweise Millionenbeträge. Hm. Da geht natürlich dann sein Geschäftsmodell auf, dass er da irgendwie fährt, ne? Ja, ja. Fängt jetzt auch so ein bisschen Struggle für euch an, habe ich gehört. Also wie auch in Deutschland, wo jetzt in Berlin es langsam anfängt, überall geräumt zu werden und jahrelange Verträge, die jetzt irgendwie auslaufen, nicht verlängert werden. Also auch zum Beispiel Liebig 34 ist da so eine Hausnummer, die genannt werden kann, die jetzt auch langsam vor ihrer Räumungsklage stehen und da irgendwie auch den normalen Struggle mit Besetzen und Zwischenduldung haben. Wie schaut denn das bei euch aus? Also jetzt konkret bei uns, es ist alles sehr, sehr verfahren und ein bisschen undurchsichtig, weil quasi mehrere Interessenparteien mitwirken. Das eine ist natürlich Ronnie van der Putte und sein Firmenkomplex. Das andere ist die Gemeinde Wassenaar und dann als dritte Partei wir. Zwischen Ronnie van der Putte und der Gemeinde passiert viel hinter verschlossenen Türen. Da wird auch viel, viel genauschelt, sage ich mal. Und wir versuchen immer eine offene Kommunikation, zumindest mit der Gemeinde zu haben und dazu ja in gewisser Weise zu kooperieren, einfach weil wir gerne hätten, dass am Ende der Geschichte Ronnie van der Putte nicht mehr Eigentümer des Hauses ist. Und wir werden oft ein bisschen außen vor gelassen bei der ganzen Sache. Wir kriegen dann manchmal Gerichtsverfahren angedroht. Das Aktuelle ist jetzt irgendwie, dass wir Anfang nächsten Monats ein Gerichtsverfahren haben. Das wurde eingeleitet vom Eigentümer quasi, von der Aktiengesellschaft. Um was es dabei genau geht, ist ein bisschen eindeutig. Also die, wir haben die Gerichtsakten quasi da, aus denen nicht wirklich hervorgeht, was ihr Punkt jetzt ist. Jetzt hat sich aber vor kurzem wohl ergeben, dass das wieder hinfällig sein könnte, weil die Gemeinde mit einem anderen Gerichtsverfahren, von dem wir jetzt vor kurzem erst Wind bekommen haben, versucht, Ronny van der Pütte daran zu hindern, ein bisschen Vorgeschichte vielleicht noch kurz einschieben. Ronny van der Pütte hat, um den Strafzahlungen von der Gemeinde Wassenaar zu entgehen, hat er versucht, das Haus zu verkaufen an sich selbst. Über zwei Ecken hat es in seiner Firma hin und her geschoben und diese Immobilientransaktion versucht die Gemeinde jetzt quasi mit einem Gerichtsverfahren rückwirkend ungültig zu machen, weil er sich sonst mit diesem Haustransfer quasi einem anderen Gerichtsverfahren entziehen würde. Mhm. Und das könnte sich jetzt auch wieder darauf auswirken, dass unser Gerichtsverfahren hinfällig ist, weil er im Moment eigentlich, also nicht der Teil der Firma, die uns vor Gericht geholt hat, ist jetzt eigentlich nicht mehr Eigentümer, obwohl es der gleiche Mensch ist, dem es gehört. Also es ist ein Heckmeck ohne Ende. Das heißt aber auch, das ist so ein Interessenkonflikt, oder? Also wenn die Gemeinde jetzt damit durchkommt, das rückwirkend zu machen, seid ihr wieder bedroht und wenn sie es nicht schaffen würde, seid ihr erstmal wieder safe, oder? Schwer zu sagen. Also wir sind... Naja, was heißt bedroht? Also wenn wir von Bedrohung... Wenn das bedeuten soll, dass wir am Ende quasi raus müssen, ja, dann sind wir eigentlich dauerhaft bedroht, weil... Na, sind wir mal ehrlich, die Hausbesetzerinnen sind in der Regel immer die, die in Kürzeren ziehen, über kurz oder lang. Und als es besetzt wurde, hat auch keiner geglaubt, dass es jetzt irgendwie schon ins zweite Jahr geht, beziehungsweise das zweite Jahr jetzt schon fast rum ist. So, in der Regel geht das alles ein bisschen flotter. Sache von ein paar Monaten. Aber wie lange das jetzt im Endeffekt dauert, bis wir raus müssen, ist eigentlich noch nicht so ganz absehbar. Kann schneller gehen, kann nicht so schnell gehen. Wir sind alle ein bisschen ratlos, was das angeht. Also das da eine Vorhersage zu machen, ist eigentlich sehr schwierig. Und naja, es ist auf alle Fälle eine Belastung auch irgendwie. Klar. Aber das ist auch irgendwie das Commitment, wenn man sagt, okay, man besetzt jetzt ein Haus und kämpft da für die Sache. Dann ist die Gefahr, glaube ich, immer da. Also, lässt du dich halt auf was ein. Ja. Ja, wie kann man denn euch gerade supporten? Also, gibt es ja irgendwie eine Internetseite oder so? Ja, uns jetzt direkt zu supporten, ist ein bisschen schwierig. Wir freuen uns natürlich über jede Art von Solidaritätsbekundung. Ansonsten würde es uns freuen, wenn ihr euch einfach in unsere Story ein bisschen einlest. Dafür haben wir auch einen Webblog, und zwar ist es hauseewige.noblogs.org. Das Haus wird H-U-I-Z-E geschrieben, das ist das niederländische Haus quasi, aber ihr werdet es bestimmt noch auf eurem Blog, denke ich, verlinken. Genau, ja, auf unserer Homepage kommt es auf jeden Fall auch, dann kann man das da nochmal ablesen. Genau, und wenn ihr uns schreiben wollt oder vielleicht auch Fragen direkt an uns habt, kriegt ihr über die Webseite auch unsere E-Mail-Adresse, könnt ihr eine nette Mail ans Haus schreiben. Genau. Ja, okay, dann bedanken wir uns für das Interview und wünschen euch viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Yeah. the monster hit me to make me want to fly. Rock as a bass, fucking a bass. Rock as a bass, fucking a bass. We'll be right back. bills. Stop your bones and pills. Call them bitches things. They just need to be the bill. Beat your body and say, let it for the dead. Beat your body and beat your dead. Dead, dead, dead. Don't hold me, please, to my goal. Pop on them and the first out to roll. Fall my dues, may you vote a bill. Don't get your feet, need a feet, a feet, a bill. Need a body and say, let it put it in. Need a body and say, it's a net. Yeah, bill. Think about it, it's a better for the day. Think about it, it's a year back then. Day, day, day, day, day, day, day. Yuppie, yuppie, yuppie, die, die, die. Yuppie, yuppie, yuppie, die, die, die. There's no way of life. I'm raising every price. You buy up the city. Now make it fucking shitty. Your expensive essence. I'm gonna be dead. Now I can play the lead. The city is dead. Yuppie, yuppie, yuppie. Die, die, die. Yuppie, yuppie, yuppie. Die, die, die. Yuppie, yuppie, yuppie. Die, die, die. Yuppie, yuppie, yuppie. Die, die, die. You spread the dogs of the lead. And you end up like shit. I can't take it anymore. This guy from the last war. Yummy, yummy, yummy. Die, die, die. Yummy, yummy, yummy. Die, die, die. Yummy, yummy, yummy. Die, die, die. Yummy, yummy, yummy. Die, die, die. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in letzter Zeit ist so eine Bewegung aufgeploppt, die sich gerne als Partei verkauft, und zwar Widerstand 2020. Mhm. Und wir haben dazu beim Deutschlandfunk, da gibt es einen Artikel dazu, den könnt ihr euch auch gerne angucken. Der heißt Widerstand 2020 und die Corona-Krise in Frage stellen. Ja, beziehungsweise ich habe mich da intensiver halt auch nochmal mit der Partei. Sie nennen sich Partei, aber da fängt es schon an. Ja, wir haben halt gerade schwierige Zeiten, auch wenn jetzt schon diese Woche die ersten Lockerungen irgendwie wieder gekommen sind und die Bevölkerung aufatmet und quasi fast weitermacht wie zuvor. Aber es ist einfach so, dass die Leute irgendwie zu dieser Zeit anfällig sind für irgendwelche Verschwurbelungskacke. Ich nenne es einfach beim Namen, tut mir leid für den Ausdruck gerade, aber es ist einfach Fakt, dass gerade jede Menge Müll ins Internet und über diverse soziale Medien irgendwie verteilt wird und man muss einfach nicht jeden Scheiß glauben, der da irgendwie geteilt wird. Vielleicht sollten wir da aber auch am Anfang anfangen, also ganz am Anfang war die Corona-Krise und es wurden sehr viele Maßnahmen getroffen, die natürlich, denke ich, bei den meisten von uns erstmal für Bauchschmerzen gesorgt haben. Wir mussten uns massiv in unseren Gewohnheiten einschränken und ja, es war eine große Umstellung da. Und wo eine große Umstellung da ist, da werden Menschen schnell unzufrieden. Und so gab es halt auch sehr schnell, auch aus Stellen, wo ich mich frage, wie es kommen konnte, gab es natürlich dann Gegenprotest. Einer davon war Bodo Schiffmann. HNO-Arzt aus Sinsheim, meine ich, hat dort auch die sogenannte Schwindelambulanz. Also ich habe gehört, er ist auch bei einem sehr seriösen Anbieter, nämlich YouTube. Ja, genau, da hat er halt da hat er so einen Kanal, wo er, glaube ich, auch über das Ding Schwindelambulanz halt, ja, vielleicht fachlich richtig über Schwindel spricht, also Schwindel als medizinisches Phänomen von ich glaube, ich kipp um, mir ist schwindelig. Ja, das ist wobei, mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Entschuldigung, dass ich dir gerade ins Wort gefallen bin. Aber da dachte ich auch so, Schwindelambulanz, was ist jetzt gemeint? Der medizinische Fachausdruck dafür? oder ist es Schwindeln im Sinne von Lügen? Also vielleicht bei ihm ist vielleicht auch so ein nahtloser Übergang? Ist gar nicht so abwegig, weil er fing halt relativ schnell in der Krise, fing der Bodo Schiffmann an, darüber zu sprechen, dass die Corona-Krise künstlich aufgebauscht sei und dass nicht der Virus Menschen tötet, das Virus. Das Viruschen, das Menschen tötet, sondern dass das Aufbauschen der Medien Menschen töte. Das erstmal sehr kritisch zu bewerten, allerdings seine Meinung und ja, soll er bei YouTube raushauen. Allerdings denke ich einfach, dass er als Arzt da es besser wissen sollte, die Quellen, die er nimmt, richtig zu bewerten. Also da war es sehr deutlich, dass er Quellen verkürzt zitiert, dass er sie falsch auslegt, dass er Dinge nutzt, die sogar in der Erklärung für die Quelle nochmal richtig dargestellt wird, dass zum Beispiel darauf hingewiesen wird, dass Zahlen erst noch nachgereicht werden in der Regel und dementsprechend ein falsches Bild entstehen könnte. Und genau dieses falsche Bild zeichnet der Bodo Schiffmann dort. Und vor allem auch, dass er Dinge einfach schlichtweg falsch darstellt. Das kann in Ordnung sein, wenn der Typ, keine Ahnung, Müller ist, aber nicht, wenn er Arzt ist und es eigentlich sein Job ist, sich mit genau diesen Studien auseinanderzusetzen und diese richtig bewerten zu können. Das ist jetzt nur meine persönliche Ansicht dabei, der auch im medizinischen Sektor ist und sich denkt, da entweder ist er wirklich sehr dumm, dann frage ich mich, wie er allerdings Arzt sein kann, oder er weiß, dass es nicht richtig ist, was er da erzählt und das macht es nicht weniger schlimm. Genau, und diese Bewegung ist auf jeden Fall auch, also Teile davon sind auch der Meinung, dass das Ganze so aufgebauscht wird, dass man quasi alle Impfgegnern auch dazu bringen kann, sich impfen zu lassen und quasi so eine flächendeckende Impfung. Wahrscheinlich kommt da dann auch schon der Nächste, der dann wieder behauptet, der über Chemtrails wird dann gleich der Impfstoff verteilt. Ja, das will ich jetzt aber gar nicht zu dem Schiffmann und auch nicht den anderen beiden GründerInnen. Also die, Moment mal, waren das nicht drei? Ach ja, ja. Kommen wir später noch zu, warum das so für uns so ein wichtiges Detail ist. Aber erstmal, wir waren bei Bodo Schiffmann und wie er irgendwie sehr hart bei den VerschwörungstheoretikerInnen fischt. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie jetzt erstmal eine Bewegung, die dann später zur Partei wurde gegründet. Widerstand 2020 soll in der Zukunft, so der Internetseite, in der Hoffnung sein, dass Widerstand 2020 endlich den dringend nötige Wechsel und Veränderung in der Politik brachte und die alteingesessenen Parteien ersetze. Ausgesetzt und egal wie es war, jede Zeit hat ihre Pest. Für ein bisschen anders sein, verkauf ich Haus und Hof. Werd leider meine Herkunft so, aber auch nicht los. Die gefährliche Herkunft, so normal wie gewöhnlich. Und wenn Papa alles hat, bin ich in meinem Viertel König. Deshalb sauber ich schnell noch Sorgen aus dem Hut. Ich bin kein Van Gogh, meinen Ohren geht es gut. Ich bin irgendwie links, aber das ist mir egal. Wichtig ist immer nur das Unterscheidungsmerkmal. Sind alle gegen Banken, bin ich dafür. Die ganze Welt am Zanken, aber nicht mit mir. Denn so sehr man auch sucht, man findet keine Überzeugung. Denn der Oberflächenpunk verleiht allen Bedeutung. Das ein bisschen anders sein verspricht, für ein bisschen überlegen fühlen kann oder eben nicht. Immer ganz weit vorne überlegen fühlen kann, anders als all die anderen. Und ich denk, was ich sag, doch im Leben nicht oder nicht. Kein Standpunkt hält der Wandlung selbst, anders als all die anderen. Und ich glaub, was ich denk, ja, im Leben nicht. Halb hip, doppelt doof, hip, hip. Hurra, die Werber drehen durch, alle Träume wurden wahr. Sie verkaufen die Scheiße mit den härtesten Rebellen und die Schlauen lachen leise an den traurigen Stellen. All die traurigen Stellen, weil es so anders erdacht war. In den seltenen Fällen, wo man wirklich gedacht hat, dass man vielleicht doch einen Unterschied machen kann. Die Haltung bewahren und über Schwachsinn lachen kann. Die Zeiten sind durchweg vorbei, so restlos vorüber. Diese feinen Unterschiede kommen so nie wieder. Und die Kids sind nur ein Mausklick weit entfernt von der Weide in all diesem heißen Lärm. Von der Weide oder dem, was sie dafür halten. Diese Weide dreht durch, willst du sie behalten? Und die Haltungen fallen wie dumme Dominosteine. Ich bin nicht wirklich erschüttert, ich hatte sowieso keine. Denn ich muss immer alles schlechter finden, als es ist. Und immer schlauer sein, als ich leider wirklich bin. Weil es manchmal vorkommt, dass man fast vergisst, dass man anders ist, weil alle anders sind. Immer ganz weit vorne überlegen fühlen kann, anders als all die anderen. Und ich denk, was ich sag, doch im Leben nicht oder nicht. Kein Standpunkt hält der Wandlung selbst, anders als all die anderen. Und ich glaub, was ich denk, ja im Leben nicht oder nicht. Immer ganz weit vorne überlegen fühlen können, anders als all die anderen. Ich denk, was ich sag, doch im Leben nicht oder nicht. Es gibt kein geheimes Wissen mehr, anders als alle anderen. Jede Zeit hat ihre Pest. Willkommen in der Unterscheidungshalle, anders als alle anderen. Jede Zeit hat ihre Pest. Es gibt kein Da habe ich auch was Lustiges dazu. In dem Artikel heißt er nämlich auch, ich zitiere hier in dem Fall, und zwar die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger. Und sie sagt im ZDF, um eine Partei zu sein, braucht man ein Mindestmaß an politischem Programm. Und das sagt eigentlich schon fast alles aus über diese Bewegung. Weil sie sagen zwar, ja, wir sind so komplett Basis, so, ja, also so mehr Basis geht gar nicht. Das ist so Overbasis. Und dann. Genau, sie rufen auf, jeder darf mitmachen, nur keiner weiß, wobei. Ja, und dann irgendwie so Dinge, die aber eigentlich im Parteiengesetz verboten sind, irgendwie so Spenden, aber die sollen anonym sein. Das kommt uns schon mal irgendwie bekannt vor. So manche Partei hat das schon mal gemacht und hat dann richtig Ärger bekommen. Ja, keine Ahnung. Dürfen wir sagen, dass die AfD war? Nee, ich glaube nicht. AfD. Ja, auf jeden Fall, ja, also da muss man vielleicht einfach dazu sagen, also wie gesagt, die Partei gibt sich eigentlich erstmal, wenn man so die Internetseite liest, sehr, klingt es erstmal alles wunderbar. Es soll von unten heraus sollen die Entscheidungen entstehen. Jeder hat ein Stimmrecht. Es soll basisdemokratisch, sollen Entscheidungen gefällt werden. Und ja, alles soll anders werden. Man soll besser Mitbestimmungsrechte haben. Man soll die sozialen Medien und vor allem auch irgendwie das Internet nutzen können für eine direkte Abstimmung. Alles mehr Politik, Transparenz soll sein. Es soll alles größtmöglich transparent gemacht werden. Und es soll jeder soll den gleichen Einfluss haben, egal ob er Geld hat oder nicht. Also deswegen ist es auch freigestellt, wie viel man geben möchte. Und um sicherzustellen, dass sich da niemand benachteiligt fühlt, ist Spenden anonym. Also es klingt erstmal alles total toll, bis man sich das genauer anguckt und sich irgendwie denkt so, nee, also irgendwie ist es überhaupt nicht transparent und es ist auch überhaupt nicht cool und überhaupt nicht von unten heraus, weil eigentlich hat man keine Ahnung, was die Partei jetzt will, und man hat nicht mal Ahnung, dass man unter Umständen, dass man Mitglied wird, weil das ist auch ein toller Funfact, wo es schon losgeht. Ganz lange hat man sich gefragt, wie konnte diese Partei so groß werden, so schnell? Also das war ja irgendwie innerhalb von Wochen, Monaten waren sie ja plötzlich schon bei 100.000 Mitgliedern. Das wäre das hast du, glaube ich, gesehen hier, ungefähr das der vom Bündnis 90, der Grünen, haben die innerhalb weniger Wochen. Und jetzt, die gibt es schon relativ lang und die haben das auch nicht von heute auf morgen geschafft, ne? Ja, allerdings die schon, allerdings haben die es auch clever gemacht. Die haben einfach beschlossen, jeder, der unsere Internetseite besucht, ist automatisch Mitglied. Das war zumindest so die große Vermutung, die jetzt geäußert wurde, dass einfach die Klicks der Homepage gezählt wurden. Also wenn sie eine Partei wären, dann wäre man noch nie so einfach Parteimitglied geworden wie bei denen. Ja, ich warte immer noch auf mein Buch. Ich war jetzt schon zweimal auf der Seite. Das Ganze hat sich übrigens auch ein AfD-Politiker zunutze gemacht. Eine der wenigen witzigen Aktionen der AfD. Der hat nämlich seinen Hahn Blacky angemeldet als, keine Ahnung, welches Mitgliedsnummer. Aber das, der Hahn Blacky ist offizielles Widerstand 2020 Mitglied. Naja. Ja, was auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen offen zeigt, warum da sich durchaus auch eher rechte Gesinnungen drin aufhält, ist zum Beispiel, dass dann so Sachen fallen auf der Homepage wie die echte Demokratie, Menschlichkeit, das richtige System. Und das sind einfach so rhetorische Schellen, die einfach Rechte in ihrem populistischen Sprech oft verwenden. Und es sind dann immer die Widerstandskämpfer und die das richtige System am Start haben. Und das, da wollen wir euch auf jeden Fall davor bewahren. Das sind einfach nur Rattenfänger. Ja, also auf jeden Fall, das merkst du halt auch, weil die ganze Zeit diffus von denen da oben und die etablierten Parteien gesprochen wird, das kennen wir auch alles, diese Agitation. Und ja, der Weg ist halt, kann man den natürlich so jetzt nicht nachweisen, aber trotzdem ist der Weg nicht weit, wohin es führt, nämlich zum Antisemitismus. Ja, will ich jetzt, wo du Schiffmann und Konsorten gar nicht so sehr machen. Wo wir übrigens auch schon beim nächsten Ding sind, das waren ja drei GründerInnen. Einmal Bodo Schiffmann, dann noch ein Anwalt aus, irgendein Anwalt, Namen habe ich jetzt vergessen. Wichtig ist Victoria Hamm. Merkt euch den Namen, weil der taucht jetzt schon nicht mehr auf der Homepage auf. Da gibt es einen Punkt Gründer. Und so wie ich das gelernt habe, wenn du etwas gegründet hast, hast du etwas gegründet. Das kann sich im Nachhinein nicht mehr ändern. Außer in einem Orwellschen 1984 war es das, was die Partei sagt. Und auf jeden Fall, da stand auch bis gestern noch Victoria Hamm als Gründerin gelistet. Heute ist sie rausgekommen. Nach kurzer Recherche ist ganz einfach klar geworden, die Victoria Hamm hat geschmissen. Sie ist mit dem Werdegang der Partei. In welche Richtung, keine Ahnung, dazu wollte sie nichts sagen, aber sie ist damit nicht einverstanden, ist aus der Partei ausgetreten. Damit hat sie auch gleich ihren Gründerstatus verloren. Weshalb ich Menschen nicht mag, weil sie dazu bereit sind, für Camp David Hampton zu bezahlen. Und sie tragen Schmutz passend zum Wagen, halbe Götter auf der Sonnenseite eines Makels. Und wenn ein Flüchtling verbrennt, hat der sich höchstwahrscheinlich wieder selbst angesteckt. Andere Länder, andere Sitten, klar konnte er sich befreien, die essen ja mit Fingern. Und dann redet ihr von Stolz, aber meint damit nur Goethe, aber niemals Sachsenhausen. Ist doch alles lange her, zwar nicht ganz so lang wie Goethe, aber der steht dir halt näher. Denn in der Schule gab's ja Faust, da kann man schon mal stolz sein und auf all die anderen auch. Wie sie nicht alle heißen, Dichter und Denker und so weiter und so scheiße. Klar bist du da stolz drauf, du liest halt gerne Bücher, auch wenn das dein Wortschatz leugnet. Und natürlich unsere Autos, aber was hab ich damit zu tun, was Klaus bei VW schrauben muss? Ist Klaus bestimmt genauso Latte, Klaus ist auf Zeitarbeit nach 20 Jahren Schrauben stapeln. Weshalb ich Menschen nicht mag, abgepackte Wurstdesign zur Weltmeisterschaft. Wimpel fahren, Volksfest, wo die Welt zu Hause ist, solange sie nur wieder fortfährt. Wo die Welt noch in Ordnung ist, wo man Verständnis zeigt, wenn Ronny Murats Kopf eintritt. Aber Murat soll nach Hause gehen. Wird er mal nachts im Park gesehen? Klar kann man sagen, ist ja nicht überall so, aber relativieren ist niemals seine Meinung. We'll be right back. So viel zum Thema Transparenz, dass man schon jetzt anfängt, die Geschichte der Partei zu manipulieren. Wie gesagt, es erinnert mich sehr an 1984. Aber ja. Ja, dann haben wir euch, glaube ich, erstmal genug über... Och, da gibt's noch mehr. Also. Hast du noch was? Ja, eine Genossin hat ja auch schon intensive Recherche oder ein bisschen Recherche betrieben. Das wäre jetzt unfair, sie damit jetzt allein zu lassen. Auf jeden Fall, die hatte auch nochmal darauf hingewiesen. Widerstand 2020 ist ja nicht nur die Partei, sondern die gehen ja jeden Samstag auch auf die Straße unter den sogenannten Corona-Demos. Ja, die gibt es in ein paar Städten, besonders hervorzuheben ist da Berlin und Ravensburg. In Ravensburg gab es jetzt schon dreimal etwas. Das Ganze erinnert sehr stark an die Friedensbewegung von 2014. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand noch daran erinnern kann. Damals gab es auch so Dullis, die auf die Straße gegangen sind, um für Putin und gegen die kriegerischen Agitationen des Westens zu demonstrieren. Und ganz lange haben sie sich gewehrt, sich politisch zu positionieren. Ein gewisser... ist ja auch schwierig, wenn man kein politisches Programm hat, ne? Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, so ein gewisser Elsässer hat sich da sehr lange hervorgetan und sehr lange gemeint, dass sie politisch neutral seien, bis dann irgendwann sein Kompaktmagazin so ziemlich ausgepackt hat, in welche Richtung das Ganze geht, genauso wie Ken Jebsen, der mal Radiomoderator beim RBB war, bis er wegen antisemitischen Äußerungen und einer sehr langen Geschichte rausgeflogen ist und seitdem immer weiter in die Verschwörungstheorien gerutscht ist. Und da sind wir nämlich auch schon bei der Verbindung. Haha, der Ken Jebsen bringt nämlich jetzt auch immer live in seinen YouTube-Kanälen Dinge von diesen Corona-Demonstrationen der Widerstand 2020-Bewegung. Außerdem hat er auch schon ein Interview mit Bodo Schiffmann geführt, wo Bodo Schiffmann sogar ein Alu-Klümpchen am Revers getragen hat. Das soll so ein Zeichen der Erleuchteten, der er Erwachten, glaube ich, sein. So ein ironischer Aluhut. So, ja. Aber ich dachte, den muss man aufsetzen. Ja, dann bist du halt bekloppt. So. Der Erwachte, der hat ja die Wahrheit erkannt und der trägt deswegen nur den Aluhut am Revers. Ja, der hat quasi erkannt, dass ein Klumpen reicht. Man muss nicht einen kompletten Hut tragen. Ja, genau. Man muss ja mit der Umwelt denken. Ja. Auf jeden Fall, da sind wir schon beim ersten Verknüpfung, wo es jetzt langsam diffus wird. Eine andere Sache war, dass ein Mensch, der in Ravensbrück, ich muss da gerade mal nach dem Namen gucken, ein Mensch, der in Ravensbrück da sehr viel meine Rede gehalten hat oder Reden gehalten hat. Da, wo habe ich den Namen? Den habe ich irgendwo aufgeschrieben. Rico Albrecht, so hieß er, genau. Und woher kennt man ihn noch? Von der Wissensmanufaktur. Das ist auch eine interessante Seite. Also, wenn man brechen will, interessante Seite. Das ist so eine Seite, wo auch Eva Herrmann Host ist und die regelmäßig über irgendwelchen komischen Austauschscheiß schnacken. Und auch Rico Albrecht ist da sehr aktiv und spricht vom Mondtotmachen der Bevölkerung, bla bla blub. So ein Dude spricht offiziell für die Corona-Demos in Ravensbrück, sehr politisch neutral auf jeden Fall. Auch die, eine sogenannte Seite, wie hieß sie jetzt, die fand ich richtig schlimm, volksbewegung.wordpress.com, das ist eine ganz schlimme Seite, eine richtige Nazi-Seite, die ruft auf jeden Fall auch regelmäßig zu den Corona-Demos auf und macht Werbung dafür, unter dem Stichwort Querfront auch, haben sie jetzt schon angekündigt, das Ding zu vereinen. Martin Sellner, vielen bekannt, Gesicht der Identitären. Sellner, da klingelt irgendwas. Ja. Hat er nicht so ein gelb-schwarzes Ding als Martin? Ja, so ein Spartaner, glaube ich. Identitärer und Posterboy der identitären Bewegung in Österreich. Der hat auch schon gesagt, dass sie auf jeden Fall ein Zweckbündnis mit dieser Partei eingehen möchten. Ich denke, jetzt kommen wir so langsam dem Gelingen nahe, dass das auf jeden Fall eine gefährliche Sache ist, die es zu beobachten gilt, die wir im Auge behalten sollen und die, wo wir auf keinen Fall die so groß werden lassen sollten wie die AfD. Ja, da gibt es übrigens auch eine kleine Jugendorganisation inzwischen, die Corona-Rebellen nennen die sich. Die wollen jetzt immer ein Friday for Freedom machen, also ganz kreative Jungs und Mädels. Ja, so der Klassiker, ne? Also Populisten erfinden nicht das Rad neu, nein, sie machen es wieder eckig. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, auch da die Demos beobachten. Wir müssen jetzt gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Ich denke, die Tendenz ist da und ja, gefährlich ist es einfach nur da, dass wahrscheinlich uns sehr viele Diskussionen darüber bevorstehen, ob diese Bewegung wirklich rechts ist. Meiner Meinung nach schon. Meine Meinung. Ja. Hat auf jeden Fall klare Tendenzen. Hat dazu. Klare Tendenzen dazu und sprecht mit euren Genossinnen darüber, weil es wird auch sein, dass vielleicht auch Genossinnen das erstmal interessant finden werden. Ja, soweit mal zu dem Thema. Ja. Auch diesmal ist die Zeit ein bisschen knapp geworden und deswegen können wir leider den Attila Hildmann Beitrag nicht mit reinnehmen, aber den könnt ihr bei uns auf der Homepage radioa.noblogs.org nachhören, beziehungsweise überhaupt hören. Und da ist auch noch jede Menge anderer Kram, den wir produziert haben, den ihr euch gerne anhören könnt. Ja, wir hoffen, es war für euch auch wieder eine spannende Sendung und ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören. Genau. Wenn ja, dann schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn nicht, schaltet nächstes Mal wieder ein, um wieder sich beschweren zu können, dass das so blöd ist. Genau, und sonst findet ihr auf jeden Fall die Sendung wie immer bei uns auch auf der Homepage. radioa.noblogs.org. Genau, da auch Informationen zum Beispiel zum Den Hagener besetzten Haus. Das wird auch alles noch verlinkt. Findet ihr alle Infos, die ihr benötigt. Dann bis nächsten Monat. Tschüss.